1. Als der König in seinem Palast wohnte und der Herr im Ruhe vor all seinen Feinden in der Umgebung beschafft hat. 2. Sag David zum Propheten Nathan, das selbst in einem Seidenpalast lebe, warin die Bundeslade Gottesledigliche in einem Zelt untergebrachte sei. 3. Nathan antwortet dem König, soll sein Plan in die Tat umsetzen, da der Herr offensichtlich mit ihm sei. 4. Doch noch in derselben Nacht empfing Nathan ein Botschaft vom Herrn, die an David gerichtet war. 5. Gott weiß Nathan an, seinem Diener David zu fragen, aber wirklich der Genie sei, der im ein Haus als Wohnung boren sollte. 6. Der Herr erklärt, das sie dem Aussag der Israeliten aus Ägypten nahe in einem festen Haus gewohnt habe, sondern stets in einem Zelt am Herd zu Genie sei. 7. Fragte rhetorisch, aber Gemmels einen der Anführer Israels, den in a die Sorg für sein Volk anvertraut hat, aufgefordert habe, im einen Palast aus Zedenholz zu bohren. 8. Nathan sollte David mitteilen, dass der Herr in von der Schafweide geholt habe, in zum Herrscher über sein Volk Israel zu machen. 9. Gott betonte, dass David bei all seinen Unternehmungen beidstanden und sein Feinde vernichtet habe, und versprach ihm nun einen Namen, der den Großen der Ode gleichkomm. 10. Zu dem kündigte Gotten, seinem Volk Israel einen festen Platz zu weisen, und dem es one furcht und one unterdrucken durch gewalttätig Menschen leben kann. 11. Der Herr versprach David Ruhe vor seinen Feinden und erklärt, dass selbst des sei, der David ein Haus, also ein Dynasty, errichten Word. 12. When David's Leben zu engine, Word Gott einen seiner Leiblichen Nachkommen als Nachfolger einsetzen und dessen Herrschaft festigen. 13. Dieser Nachkomm sollte dem Namen Gott sein Haus bohren, woraufhin Gott dessen Thron für all Zeiten bestätigen Word. 14. Gott versprach, für dessen Nachfolger y ein Vater zu sein, und kündigteren, in bei Verfallungen zwar mit menschlichen Mitteln zu sagtigen. 15. Im aber niemals sein Nade zu entzehen, y es bei Davids Vorgänger getten hat. 16. Das Haus und das Kanitem David Sultan vor Gott dauerhaft besten haben und sein Thron für immer feststehen. 17. Nathan übermittelte David dies gesamte Vision und Alwert, die der Herr im offenbart hat, ganz genau. 18. Daraufhin begab sich König David vor den Herrn und fragte demütig, wherein sein Family seien, das Gott in so weit gebracht habe. 19. David staunte darüber, das Gott ihm sogar zu sagen für die Fern Zukunft seiner Nachkommen gemacht und in y einen bedeutenden Menschen behandelt hat. 20. Erfragte rhetorisch, was er noch weiter sagen kann, da der Herr seinen Diener ohnehin genau ken. 21. David erkannte ihn, das Gott dies großartigen Dingner aufgrund seines eigenen Worts und Entschlusses getten habe, sie seinem Diener zu offenbaren. 22. Apprise die Gross Gottsen stelte fest, dass es niemanden y in Jeb und kein anderer Gott existier, y sies aus der Jeskicht wussten. 23. David fragte, welch Volk auf Erden Israel gleich, das Gott selbst befreit habe, es zu seinem Volk zu machen und durch Gross Taten seinen Ruhm zu mehren. 24. Er betonte, das Gott Israel für immer all sein eigenes Volk bestätigt habe und selbst Gott geworden sei. 25. None but David den Herrn, die Zusage besuglich seines Hauses und seiner Nachkommenschaft für all Zeiten war wer den zu lassen. 26. Auf dies Weise sollte der Name Gottes uig geert wer den, in dem man bekennt, dass der Herr der Herrscher und der Gott über Israel ist. 27. Da Gott im offenbart hat, im ein Haus zu bohren, hat David den Mut gefasst, dieses Vertrauensvolgebeten in zu richten. 28. A bekannte, dass der Herr allein Gott sei in sein Wort die Wahrheit darstellten, besonders nach dieser Verheißungsvollen Zusage. 29. Schließlich bat David darum, dass Gott sein Haus segnen moge, damit es uig vor ihm bestehe, da Gott siegen ein dauerhafte Wirkung habe.